Max bleibt. Nun kommt er gewiss bald. Herr Kuno sagte doch, dass er ihn bestimmt noch mal hersenden werde. Es ist so still und einsam hier. Unangenehm ist freilich, in einem solchen verwünschten Schloss am Polterabend fast mutterseelen allein zu sein. Zumal, wenn sich solche alten, ehrwürdigen Herrschaften mir nichts, dir nichts von den Wänden herabbemühen. Da lob ich mir die Lebendigen und Jungen. Kommt, Burschen, kommt! Stein auf der Seele gelegen. Jetzt fühle ich mich um vieles leichter. Wieso? Erzähl doch. Noch weiß ich gar nicht, wie dein Besuch abgelaufen ist, außer, dass dir der fromme Mann diesen geweihten Rosen geschenkt hat. Er warnte mich vor einer unbekannten Gefahr. Nun ist seine Warnung in Erfüllung gegangen. Das herabstürzende Bild konnte mich töten. Gut erklärt. So muss man böse Vorbedeutungen nehmen. Die Rosen sind mir nun doppelt teuer. Wie wär's, wenn ich sie vor dein Fenster setzte? Gut, liebes Elfchen. Aber dann lass uns auch zu Bett gehen. Nicht eher, bis Max hier war. Hat man nicht seine Not mit euch, liebes Leutchen? Thank you. meine Agathe. Verzeiht, dass ihr meinetwegen aufgeblieben seid. Leider komme ich nur auf wenige Augenblicke. Du willst doch nicht wieder fort. Ich muss. Max, was hast du gewonnen? Wenn es ein Bart ist, Peter, dann musst du mir schicken. Agathe hat schon Peter krank genug verdient. Was hast du getroffen, Max? Heute ist mir von Wichtigkeit. Ich habe... Ach, ich war gar nicht beim Sternschießen. Aber du sagtest doch. Ja, doch. Unglaublich. Sieh, den größten Raubvogel habe ich aus den Wolken geholt. Und sei doch nicht so hastig. Du fährst mir in die Augen. Vergib. Aber was ist das? Du bist ja verwundet. Um aller halben Willen, sag, was ist geschehen? Nichts. So viel als nichts. Es heilt nur vor dem Brautgang. So sag doch nur. Das Bild dort fiel herunter. Der Urvater Kuno? Hattenhalb war Agathe ja selbst dran schuld. Wie hieß ja auch schon nach 7 Uhr immer an die Tür zu laufen. Da ließ ich ja kaum erwarten, dass du schon halb kämst. 7 Uhr? Ja. Turm und Dorf hatte gerade ausgeschlagen. Seltsam. Um diese Zeit schoss ich den Bergadler. Was hast du? Nichts, nichts. Bist du unzufrieden mit mir? Nein, wie könnte ich? Ich bringe dir eine Bürgschaft meines wiederkehrenden Glücks. Und du freust dich nicht einmal darüber. Ich liebe dich so innig. Solltest du morgen nicht glücklich sein, der Gram würde mich töten. Drum, eben darum muss ich wieder fort. Aber was treibt dich? Ich habe in der Dämmerung einen Hirsch geschossen, der muss noch hereingebracht werden. Wo liegt der Hirsch? Ziemlich weit im Wald, bei der Wolfsschlucht. Thank you. Oh! Hirngebein. Samir, Samir, erschein! Hush! Nachtgesegel auf im Busch. Rotblauen Nachtgezweige einmal betroffen. Das rechte Auge eines Wiedhops, das linke eines Luxes probatum ist. Und nun den Kugeln sehen. Hm. Blitze, der im Dunkel wacht. Samuel, Samuel, hab Acht. Steh mir bei in dieser Nacht, bis der Zauber ist vollbracht. Salbe mir so Kraut als Blei. Segne 7, 9 und 3, dass die Kugel tüchtig sei. Samuel, Samuel, herbei!